Bitches, davon zeigst du. Hältst du deine böse Seite versteckt? Oder lässt du dich von ihr kontrollieren? Ich für meinen Teil geb mich ihr hin. Ich für meinen Teil lass mich von ihr verschleiern. Ich lebe irgendwie, doch mein Körper ist gestorben. Er ist verloren gegangen mit der Zeit. Nur mein Geist, der noch ein Stück in mir verweilt, bis auch ihm nichts anderes übrig bleibt, als auch zu fliehen. Böse Mächte, die mich zerreißt sind und sich meiner Kräfte bedient. Ich selbst kann nicht mehr entfliehen. Bin Gefangener meines anderen Ichs. Bin der Wind, ich bin getrifft, erkenn ich mich selber nicht. Es ist das andere Ich, das mich lenkt. Es ist das andere Ich, das für mich lebt und denkt. Es handelt aus rechten Motiven, geleitet durch den Hass. Begleitet von Krank getrieben. Es ist nicht mehr mein Nicht, mehr Gutes übrig geblieben, außer einer leeren Hülle. Die Stille breitet sich immer weiter aus. Ich komm aus diesem Kreislauf einfach nicht mehr raus. Es hört einfach nicht mehr auf mich zu verschlingen. Zwei Gesichter in mir drinnen, doch nur eines kann die Oberhand gewinnen. Es beginnen die Kämpfe meiner gespaltenen Persönlichkeit. Doch was am Ende davon übrig bleibt, wird mein neues Ich sein. Ohne Mitgefühl, ohne Reue, ohne Skrupel und ohne Gewissen. Ich werde die Menschlichkeit sicher nicht vermissen, die mir verloren geht, weil es sich sowieso besser ohne Menschlichkeit geht. Ohne den ganzen Dreck, ohne die ganzen Mist, weil das Leben lebt sich besser, wenn es ohne mich ist. Das Gute und das Böse, es stellt in jeden Mensch. Ich jedoch stecke im Zwiespalt, es ist sehr stark ausgeprägt. Zwei Persönlichkeiten, wer behält die Oberhand? Ein schwerer Kampf innerlich, der meiner selbst. Eine Seite will das Beste und Menschenmögliches tun, die andere im Gegenzug. Es ist der größte Wunsch, nur das Schlechte zu verbreiten. Es trefft sich am Horizont, verschiedene Welten, alles findet sich ab in mein Kopf. Es treibt mich in die Irre, frag mich, wer ich bin. Ich denke viel zu viel nach, es ist ein Kampf, ich gegen mich. Im Gegensatz zu anderen Leuten zeige ich breite Gesichter, doch eines, was wirklich demnach ist, das Böse, grauenhaft, doch leider ist es wahr. Seh die Welt mit anderen Augen, seh sie offen, seh sie klar. Viel zu viel, was ich sehe, vielleicht sollte ich nicht so viel sehen. Ich kann nicht anders, viel zu erbärmlich ist dieses Leben. Was Menfel, wer spinnt aus meinem Kopf? Wer spinnt aus meinem Kopf? Ich kann nicht mehr, diese Finsternis frisst mich auf, es macht mich verrückt. Schweig, du Schwächling, wir sind eine Person, vergiss das nicht. Vergessen, unvergessen, seine Scheiße nicht zusammen. Die nur den einzig wahren Herr, den Menfel bin gefangen. In sein Zwängen kann nicht fliehen. Es ist, als wäre er ein Dämon, wie ein Teufel diese Wut. Unendlich groß ist dieser Zorn. Weiter werd ich angestachelt von dem Nass. Es ist die Wut, die mich weiter brennen lässt. Es lässt mich einfach nicht mehr los. Meine zweite Persönlichkeit gefangen in meinen Fängen. Zwei Gesichter, welches deiner Seite ist stärker? Jeder hat zwei Gesichter, ich brachte beide zum Vorschein. Doch nur eines ergriff Besitz meiner Hülle. Dunkelheit, Finsternis erlosch das letzte Licht, während die andere Seite sich dieser Fülle nur hingab. Und wer bist du? Sei willkommen in der Hölle, folgst doch du meinen Weg. Doch du meinen Weg, meinen Weg, meinen Weg, meinen Weg, meinen Weg, meinen Weg.